Alexander Kluge. Chronik der Gefühle. Heidegger auf der Krim. Das Geschick fasst den Philosophen an der Hand. Was wenig bekannt ist, im Eifer des Herbstes 1941 war im OKH geplant worden, eine Gruppe von Universitätslehrern, Archäologen, Gotenforscher, Siedlungsexperten, Philosophen, unmittelbar nach Einnahme der Krim in das Frontgebiet einfliegen zu lassen. Sie sollten Reste der griechischen Siedlung sichern und erforschen, Spuren des Ostgotenreichs suchen. Unter den Mitgliedern der Kommission befand sich auch Martin Heidegger. Wir fliegen von den Feldflugplätzen Freiburg und Marburg über Berlin, Krakau, Odessa nach Simferopol. Es geschieht alles in kühnem Zugriff. Vor 3 Tagen erst nahmen Kratzschützen die Stadt ein, sicherten sie und verfolgten den Feind zum Gebirge hin. Heute schon treffen wir Universitätslehrer ein. Ich eile zur Kommandantur. Wir erhalten Wehrmachtsuniformen ohne Rangabzeichen. Vokabular der Truppenführung. Beeilung. Eilen, herbeieilen, ist Tätigkeit. Beeilung. Das Wort lässt sich nicht einmal schreiben, besagt, dass eine beliebige oder lasche Tätigkeit den Anschein der Eile aufgestülpt erhält. Eine Armeeeinheit war aus Simferopol an die Front gerückt. Die Offiziere riefen: Beeilung! Ein Zivilbeamter, zuständig für die Übernahme der Elektrizitätswerke, stellte einem Knaben nach, wurde nicht gleich als Deutscher erkannt und von Bewohnern des Hauses, in dem er sich verging, erstochen. Das muss nun zur Abschreckung gerecht werden, das heißt, einer Wiederholung muss vorgebeugt werden. Es ist eine abstrakte und technische Art der Vernunft am Werke. Das Denken beginnt erst dann, wenn wir erfahren haben, dass die seit Jahrhunderten verherrlichte Vernunft die hartnäckigste Widersacherin des Denkens ist. Was ist Denken? Fragen können heißt warten können, sogar ein Leben lang. Die Fragen entstehen sozusagen von selbst. Legen, das ist sammeln, heißt deshalb lesen und zugleich denken. Unter dem Druck des Todes aber sammelt nicht jeder ein, liest nicht jeder. Die wenigen, die sich als Denker ausbilden, in kühlen Hörsälen als Gelehrte, Philosophen, Habilitierte, sind als Führer oder Hirten organisiert, als Anführer des Denkens, als Verführer der Jugend zur Gedankenliebe. Diese Professionalisierung verzerrt das Bild des Denkens. Jetzt tragen die Soldaten zusätzlich zu ihren Gasmasken, dem Sturmgewehr, dem Notgepäck, verkleinerte Ausgaben philosophischer Schriften mit sich durch die Weiten Russlands. Ihnen ist geraten worden, sich an diesem schriftlich Gesammelten wie an einem Feuerchen am Abend nach dem Gefechtstag zu wärmen. Abends sind Sie zu müde dafür. So ist das Denken verkümmert zur Stelle, an der es möglich wäre, sich daran zu erinnern, dass es die Kunst des Unterscheidens und die Kunst des Fragens irgendwann einmal gab. Das Denken steht insofern auf einsamem Posten. Ist es die Weitergabe von Geheimnissen, Urfragen durch Erleuchtete? Heraklit nimmt das nicht an. Stattdessen gibt es stürmische Zeiten. In ihnen verdichten sich die Ereignisströme. Es scheint, dass der Weltgeist sich in Bewegung gesetzt hat. In solcher Zeit sprießen die Fragen in so querschüssiger Weise, dass sie in jedermanns Kopf sich als Fragen können, selbst organisieren. Ein wahrer Philosoph hofft in seinem Leben auf einen dieser Momente. Auf die Berührung mit allzu viel Praxis kann er verzichten, wenn ihn nur einmal ein solcher Schwerkraftstrudel der Geschichte unmittelbar berührt. Unsere Aufgabe ist A. Erkundung und Sicherung ostgotischer Funde, B. die Sicherung und Bestanderhaltung griechischer Ruinen, C. Präsenz deutscher Forschung und Lehre in Frontnähe und damit Darstellen von Selbstbewusstsein. Gleich hinter der Front, ja, mitten in ihr, der ruhige, selbstverständliche Betrieb des Forschens und der Gedankenarbeit. Wir sollen Vorträge halten. Vokabular der Truppenführung. Technische Mittel. Wenn es unrealistisch ist, den Tod zu vergessen, dessen Uhr, der Herzschlag, doch in jedem Augenblick gespürt werden kann, dann ist Todesverachtung der falsche Ausdruck für Tapferkeit. Die letztere ist Unterscheidungsvermögen zwischen dem, was ich in Übereinstimmung mit mir tue und was ich auf keinen Fall in Übereinstimmung mit mir bringen kann. Es genügt deshalb keineswegs, einen fremden Landstrich mit Truppen, Technik und Fahrzeugen gewissermaßen zu überfahren. Vielmehr muss das Land umgewendet sein, das heißt von meinem Unterscheidungsvermögen durchdrungen bzw. umgepflügt. Frühstück mit dem Gruppenführer Ohlendorf, der mit seinem Stab im Umkreis des Armeehauptquartiers siedelt. Man muss das Wollen einsammeln. Es zerstreut sich in den weiten Räumen, liegt teils weit hinten im vorigen Feldzug, das heißt in Griechenland, in Frankreich, nur nicht hier. Es kostet Zeit, die Willenskräfte nachzuziehen. Technisch steht die Truppe vor Sevastopol, aber willensmäßig ist sie, so Ohlendorf, überhaupt noch nirgends angelangt. Technisch steht die Truppe vor Sevastopol, aber willensmäßig ist sie überhaupt noch nirgends angelangt. Ohlendorf lacht. Es geht um den Herantransport der Horizonte. Es geht um den Herantransport der Horizonte. So wie man Opernkulissen in ein fremdes Stadttheater schafft und dort aufbaut? Nein, sondern in den gewaltigen Räumen der inneren Bilder. Nein, sondern in den gewaltigen Räumen der inneren Bilder. Sie werden, sagt Ohlendorf, von Soldaten und Offizieren mitgeführt. Nur infolge dieser Bilder fällt Sevastopol. Nur infolge dieser Bilder fällt Sevastopol. Dem Fall der Festung geht die Vorstellung voran, sie werde fallen. Dazu braucht es einen Grund, überhaupt hier zu sein. Es will ja keiner bleiben. Ja, wäre es Sommer, die Strände offen und kein Krieg. Ja, wäre es Sommer, die Strände offen und kein Krieg. Vokabular der Truppenführung. Schwerpunktbildung. Sie bedeutet für eine Truppenmasse das Gleiche wie die Gravitation in der Physik für die Körper. Eleganz. Sie ging in dem Augenblick verloren, in dem die Armeeführung und ihre nachgeordneten Befehlsketten nur die Armut an Kampfmitteln zu verwalten hatten. Schnelligkeit nur noch als Idee. Entschlusskraft als eine äußere Haltung, die nichts zu beschließen hat und eine an sich unmögliche Balance aufrechterhält. Es war eine siegende, aber bereits verlorene Armee. Die sowjetische Führung plante eine Landung in Eupatoria. Es waren Adventstage. Für nichts gab es einen rechten Moment. Alle müssen wir dem Beerdigungszug folgen, in dem der wegen unsittlicher Eroberungstat gefasste Zivilist zu Grabe getragen wird. Ein ganzes Bataillon, anderswo bitter benötigt, ist abkommandiert. Musikchor, wir von den Stäben vollständig in unseren Uniformen. Es soll gezeigt werden, dass auch die einzelne Verletzung des riesenhaften deutschen Gesamtkörpers Trauer, Aufmarsch und Strafe nach sich zieht. Eine im Wesen der Sache gar nicht vorhandene Kausalität wird organisatorisch eingerichtet. Das ist falsch. Ich vermag über den mir unbekannten Mann nicht zu trauern. Ich sehe auch bei den anderen nichts als äußeren Vollzug, eine gewisse Eile, wie sie mit Handlungen verknüpft ist, die ich ungeduldig, unwillentlich vollziehe. Die Musik spielt drei Märsche und eine Trauermusik. Rede des Regimentspfarrers. Truppe und Trauergäste werden sodann auf einen der Plätze von Simferopol geführt. Hier ist eine Exekution vorbereitet. 12 Menschen für den getöteten Zivilisten. Die zusammengeführten Opfer waren unruhig, bewegten sich. Es war nicht möglich, sie stillzustellen, da sich die Wachmannschaften, um Schussfeld zu haben, entfernen mussten. Ein Massaker, da die Schützen nicht trafen. Sie schossen in die unruhige Masse. Einige liefen in Richtung der Zuschauer, die erwünscht waren, da es um ein Exempel ging. Kugeln im Rücken fielen die Geiseln verwundet. Offiziere mussten zu den Verwundeten gehen, sie mit Kopfschüssen ruhig stellen. Die Verwendung von Militär zum Abschreckungszweck ist unwirksam und ich möchte sagen, unwirklich. Gleiche Auffassung war P.G. Ohlendorf, mit dem ich zum Quartier ging. Er war nicht als Trauergast hier, sondern als sachkundiger Zeuge. Er muss das Problem der Repressalien gründlich studieren, eine Art von Richtlinie vorbereiten, kommt aber eher zu dem Ergebnis, dass diese Exekutionen unter dem Kommando der Armee laienhaft bleiben werden, egal was auf dem Schriftwege dagegen eingewandt wird. Folgerichtig, sagt er, wäre die Ersatzvornahme durch die Sicherungsdienste, die dem P.G. Ohlendorf hier unterstehen, eine Eliteeinheit aus geschulten Polizeikräften der oberen Dienstgrade. Man muss auf die mehrfaltige Darstellung einer Kausalkette, ein erschossener Deutscher bewirkt 12 einheimische Tote, ja auf die rationale Begründung ganz verzichten, sagt Ohlendorf. Die Reihenfolgen der Ratio sind unendlich. Ein erschossener Deutscher bewirkt 12 einheimische Tote. Ich zitiere: Endlich ist der Zorn der Götter. Ja, wie ein Zornessturm muss uns das Zeitalter kommen, und der Schrecken formt ein neues daraus. Das tut er nicht über kleine, logische Schritte. Es springt die Zeit oder sie bewegt sich überhaupt nicht. Es springt die Zeit oder sie bewegt sich überhaupt nicht. In der subjektiven Landschaft der Inselbewohner, also im Unmittelbaren, geht die Veränderung, die Überwältigung vor sich. Ein solcher Herrschaftswechsel wirkt wie eine Gravitation auf die eigene Besatzungstruppe zurück, wenn ich Ohlendorf richtig verstand. Das Wesen der Macht bedeutet Herr sein über die je erreichte Machtstufe. Wille zur Macht, 1887-88, Anmerkung 675. Hiervon kann bei der hiesigen Armee keine Rede sein. Sie hat Durchschlagskraft, das heißt eine gewisse Machtstufe. Sie wird zum Beispiel Sewastopol, falls nicht eine sowjetische Landung an der Ostküste der Krim erfolgt, früher oder später einnehmen. Aber sie ist nicht Herr über die erreichte Machtstufe. Und hätte sie die Macht gesichert, so wüsste sie nicht, auch das Reich als Ganzes wüsste es nicht, was sie von dieser Macht will. Niemand, den ich fragte, will auf der Krim bleiben. Ja, vielleicht nach dem Krieg hierherziehen? Jeder Ritterkreuzträger bekommt ein Rittergut auf der Krim? Lieber nicht. Es ist so fern von allen Gegenden, die mich interessieren. Aber schöne Hügel hier, Weinbau, ein neues Land. Wäre es besser, Leningrad zu erobern? Die Entscheidung in der Kälte des Nordens suchen? Die Entscheidung in der Kälte des Nordens suchen? Will einer dahin? Nein, aber es bringt das Ende des Ostkriegs näher. Es ist unmöglich, diesen Feldzug, das heißt das eroberte Land, mit Leben zu erfüllen, weil niemand dieses Land bebauen will. Das erzeugt eine bestimmte Beschleunigung, eine ganz andere als die Motorisierung. Diese erfüllt den Raum mit Echos und Betriebsamkeit, lässt den Raum schwinden. Jene entleert denselben, zerstört die Willenskräfte, dehnt den Raum. Dagegen hat P.G. Ohlendorff seine kleine Mannschaft, Kommissare, Polizeiräte, eine Art Offizierslegion, motorisiert. Sie wollen das Reich retten, es zuvor wandeln, mitten im Krieg. Es geht ihm nicht um Eroberung. Während dieses Geschicks eines Unglückskriegs, Ohlendorffs Ausdruck, bestehe nur die Chance, da Verneinung des Geschicks unnütz, während der Anspannung aller Kräfte eine riesenhafte Umerziehung des deutschen Menschenschlags zu erreichen, mit allen Mitteln des Wollens, der Abtötung, des Erschreckens und der Bestärkung, nicht aber durch Besprechung oder Versprechungen. Nicht aber durch Besprechung oder Versprechungen. Ich glaube ihm, dass er das will und dass sich einige seiner Untergebenen in seinem Wollen wiedererkennen. Sie bringen den Sterblichen die Spur der entflohenen Götter in das Finstere der Weltnacht. Im Beiwagen kratt in den Süden der Insel. Tempel der Diana, in Resten vorhanden. Vermutlich der Ort, an dem Iphigenie wirkte. Sehr selbstverständlich und neuzeitlich stand diese Anlage unterhalb einer Anhöhe zum Meer hin verborgen. Die Einwohner konnten also Schiffe zunächst täuschen, ein menschenleeres Gestade, eventuell beutereich. Sehr rasch fand der Überfall der Einwohner aus dem Tal heraus über die Anhöhe auf die Landenden statt. Wegnahme der Schiffe und Hineinführen der Gefangenen zum Gottesopfer. Absurde Vorstellung, die Götter wären zahm oder freundlich. Mit großer Gleichgültigkeit zerschlagen sie die Menschen, sobald es ihnen einfällt, nach einem neuartigen Lebewesen zu gelüsten. Die Götter sind innovativ. Es war nichts zu veranlassen. Der Tempel war in keiner Gefahr. Ich hinderte Berichter der Propagandakompanie am Filmen und Fotografieren. Als Touristenfalle der Zukunft ist dieser Tempel zu wertvoll. Ich entließ die kleine motorisierte Truppe nach Simferopol und schritt aus über die Gebirge. Hier werden Partisanen vermutet. Gegen Mitternacht komme ich ins Quartier zurück, habe mit den Füßen ein Stück Insel durchmessen. Es ist kalt, Sterne zu sehen. So marschiert Heidecker, den alten Gewohnheiten seiner Heimat folgend, quer durch Partisanengelände ins Jaila-Gebirge. Er sagt, er habe das Meer sehen wollen und auch dem Meer unterwegs dessen griechische Bezeichnung zugerufen. Er habe das Gebirge jedoch nicht bis zur Küste durchdrungen. Doch jetzt sei er gerüstet, Fundstücke zu beurteilen. Er fühle sich nach solcher Anstrengung nicht mehr getrennt von diesem Land. Der Verbindungsoffizier zum Gelehrtenstab erklärt diese Haltung für unrealistisch, wirklichkeitsfremd, da eine 80-prozentige Wahrscheinlichkeit bestanden habe, dass der Gelehrte von Partisanen abgeschossen werde, die in Gruppen von etwa 20 Mann in Höhlen im Jaila-Gebirge siedelten. Kunstlandschaft. Kälte. Plötzlich das Meer. Es liegt eisig und grau. Kriegsschiffe ziehen dahin. Ein Bild inniger Verbindung eines inneren Raums. Ich beginne, die Insel mir anzueignen. Als Einziger will ich hierbleiben, so wie ich in Marburg das Leben abketten wollte. Als Bild die Schiffe verbrennen. Wenn ein Volk sein bisheriges Leben aufgibt, es beschlösse, eine Insel ganz zu verlassen, So versammelte sich in diesem Willen alle Kraft der Vergangenheit und der Zukunft. Dies wäre ein Moment. Ich sehe die fachmännisch sehr exakt hergestellte Exekution, 2. Kompanie der Ohlendorffschen Einheit, als geladener Gast. Man sieht ein Tischchen mit einem Schreiber, eine ordentlich angetretene Schlange von Menschen, ruhig. Keine herumstehende oder wartende Truppe, sondern in Funktion befindliche aktive Angehörige der Exekutionseinheit. Das, wozu sie bestimmt sind, weiß aber hier niemand. Die Menschen in den Warteschlangen sehen hin und her eilende Beschäftigte. In gewissen zeitlichen Abständen werden Gruppen von 12 bis 16 dieser Menschen auf Lastkraftwagen verladen und abtransportiert. Dies ist die Exekution. Die Hinrichtung selbst, wie ich höre, in einer Schlucht in etwa 13 Kilometer Entfernung, vollzieht sich nicht öffentlich. Dann ist die Abschreckungswirkung nicht gegeben, sage ich. Doch, sie besteht darin, dass es sich herumspricht. Das Unsichtbare wirkt. Das Unsichtbare wirkt, antwortet Polizeirat Wernicke, der Ruhe zeigt, selbst nicht viel zu tun hat, weil er delegiert. Es wird wirksam, sagt er, für Wochen. Die Wirkung setzt nach Ende der Maßnahme ein. Sehen Sie, Herr Professor, die Ruhe in der Menschenschlange? Sehen Sie irgendwelche Gaffer? Das sind korrekte Arbeitsbedingungen. Wir beschränken die Zahl der Opfer auf das Notwendigste. Sehen Sie, Herr Professor, die Ruhe in der Menschenschlange? Sehen Sie irgendwelche Gaffer? Das sind korrekte Arbeitsbedingungen. Ich gehe näher an die Schlange heran. Es werden neue Leute hingeführt. Ich gehöre zu den wenigen, die hier nichts arbeiten. Die Rolle eines Zuschauers bei einem Ereignis, dessen wesentliches Element nicht zu sehen ist, ist ohne Eigentätigkeit unerträglich. Wir befinden uns auf einem Platz, einstöckige Gebäude, Bäume im Viereck. Es entsteht ein Durcheinander dadurch, dass sich eine Fahrzeugkolonne des Heeres durch die Ohlendorffsche Installation drängelt. Debatte zwischen Wernicke und einem Stabsfeldwebel, der die Kolonne befehligt. Die Menschenschlange muss geöffnet werden, der Tisch weggeräumt, damit die Kolonne, die hier nicht wenden kann, durchfährt. Ich spüre eine Berührung in meiner Hand. Ich fasse zu, habe eine Hand im Griff. Eine kleinwüchsige, dunkeläugige Frau hat eine Kinderhand in meine gelegt. Und ich habe zugegriffen. Die Frau ist in der Schlange verschwunden. Ich halte desorientiert das Kind fest, eine Minderjährige. Das ist eine peinliche Lage. Ich hatte zugefasst, als die Hand in meine Hand gelegt wurde. Ich hatte mich überraschen oder übertölpeln lassen. Ich empfand das, was ich in meiner Hand hielt, als mir anvertraut. Die Menschenschlange war im Verlauf des Vormittags weiter vorgerückt. Sie war durch Abtransporte gemindert worden. Ich nahm an, jene dunkeläugige Frau, eine Griechin, sei inzwischen abgeholt. Es war für mich in der unangenehmen, untätigen Lage meiner Zeugenschaft, Warten auf das Mittagessen als Daseinsinhalt, peinliches Herumstehen, willkommen durch etwas Lebendiges in der Hand überrascht zu sein, und zugleich hätte ich es als peinlich empfunden, das Kind einer Wache zu übergeben oder in die Schlange zurückzuführen. In einem zeitversetzten Impuls, nach mehr als dreiviertelstündigem Nichtstun scheint es unpassend, von Impuls zu sprechen, es gibt aber dieses unmittelbare Hin- und Hergerissenwerden durch einen Gemütsruck, der uns selbst überrascht und gewissermaßen ohne Befragung des Ich oder einer Verwaltungsbehörde etwas getan hat, während wir noch dabei sind, dies zu bemerken. Es überfällt uns. In einem zeitversetzten Impuls also fragte ich die vorbeieilenden Wernicke und Ohlendorf, ob ich das Kind behalten könne. Wie kommen Sie zu dem Mädchen? Wie kommen Sie zu dem Mädchen? Ich berichtete. Wernicke händigte mir das Kind aus, das heißt, er bestätigte, dass es bei mir bleiben könne. Es ist eine Zeit der kurzen Entschlüsse aufgrund der Weite des Landes. Das Kind ist mit Hilfe eines Gefreiten der benachbarten Sanitätskompanie gründlich gewaschen. Es hat ein eigenes Zimmer neben meinem im Quartier. Es wird von Posten beschützt, wie ich, wie der Stab. Es befindet sich jetzt auf der Seite der Eroberer. Theoretisch müsste ihm eine deutsche Uniform geschneidert werden. Sie können das Kind nicht auf Reichsgebiet mitnehmen, sagt Polizeirat Wernicke. Es ist jüdischer Abstammung. Es ist jüdischer Abstammung. Wer weiß das im Reich, antwortete ich. Sie können nicht mit einem gefundenen Kind herumreisen. Sobald Sie ins Reichsgebiet gelangen, also die Front verlassen, müssen Sie den Status des Kindes erklären können. Ist es adoptiert? Sind Sie mit eigenem Kind an der Front gewesen? Ist es Kriegsbeute? Eine jugendliche Kriegsgefangene? Wir sind hier nicht im Trojanischen Krieg. Sie sind nicht Ajax der Jüngere. Sie sind nicht Ajax der Jüngere. Ich antworte wenig. Wernickes Grübeleien werden freundlicher. Man kann wenigstens über den ungewöhnlichen Fall sprechen. Das ist das Kennzeichen des neuen Zeitalters, das sich in diesem Krieg als Fronterlebnis äußert, dass eine Umwälzung der Werte und Gewöhnungen zur Sprache gelangt. Es ist auch wahr, dass das Heimatgebiet an diesem neuen Gesetz der Zeit nicht teilnimmt. Ich fahre nicht zurück, antworte ich Wernicke. Sie wollen hier Ihr philosophisches Lager aufschlagen? Sie wollen hier Ihr philosophisches Lager aufschlagen? Ich schwanke. Geprüft habe ich auf dem langen Fußmarsch zur Küste, dass ich das frühere Leben abbreche, nicht in die Heimat zurückkehre, sondern die Heere begleiten will um den Erdball herum. Auf diesem Zug kann ich die lebendige Beute mitnehmen. Ich weiß, dass ich, wenn ich in mich schaue, gefeit bin gegen Mitleid. Ich will nicht schützen. Ich will dieses Menschenwesen besitzen. Glückliche Tage. In der Kälte finde ich im Tempel der Artemis Tontafeln. Ich bringe sie ein. In Pappe gesichert liegen sie in meinem Quartier, das sich zu einer Beutehöhle entwickelt. Der Ansatz, durch Grabungen Funde zu machen, erwies sich als falsch. Richtiger war es, die Feindnachrichtenoffiziere um Hinweise zu bitten. Die Hinweise bezogen sich auf eine Liste örtlicher Museen und Hauptverwaltungen von Kolchosen. Tatsächlich fanden sich dort Fundstücke. Das zu Findende ist sozusagen schon einmal gesammelt. Es kommt darauf an, die Spur der früheren Schatzsuche zu verfolgen. Es gibt keinen Ort, wo Heidegger seine Beute, das anvertraute Kind, bei sich behalten kann. Er ist sich jetzt definitiv sicher, dass sie eine junge Griechin ist. Sie wird sich auf dringendes Wünschen hin als eine Nachfahrin der Iphigenie entpuppen. Kein Ort. Was besagt das? Es weist darauf hin, sagt Heidegger, dass ein Ort kein Punkt in Raum und Zeit ist, sondern ein Vorgang. Vergleichbar einer Röhre oder einem Tunnel oder der Enge in einer Sanduhr. Vergleichbar einer Röhre oder einem Tunnel oder der Enge in einer Sanduhr. Diese engste Stelle besagt, dass ich das mir Mögliche verlasse und an eine unsichtbare oder durchsichtige Wand anstoße. Diese Wand macht den Ort aus. Die engste Stelle befand sich im Übergang zwischen Front und Heimat. Man sieht daran, dass Deutschland noch eingefriedet ist, dass die militärische Front den Krieg vom Reichsgebiet fernhält. Deutschland befindet sich noch nicht im Krieg, was demnächst der Fall sein wird. Nur an den Rändern, wo die Truppen stehen, auch sie warten zumeist, nur wenige kämpfen, herrscht eine dünne Schicht Ernstfall. Der Ernstfall ist der Ort des Unmöglichen. Der Ernstfall ist der Ort des Unmöglichen. Heidegger sah ein, dass er das Kind nicht auf Reichsgebiet heimführen und nicht nach Tortenau verbringen konnte. Dort vielleicht verstecken? Wo dort? Das Unvermögen verletzte ihn. Er traf Ohlendorf. Wenn einer etwas von ganzem Herzen will, dann wird er es tun müssen. Andernfalls wird er auch sonst nichts wollen. Darin haben Sie recht, Parteigenosse Heidegger. Das ist der ganze Sinn der nationalsozialistischen Revolution. Das aber hat mit Ihrer Frage, lieber Heidegger, die Ihnen am Herzen liegt, nichts zu tun. Sie stellen die Frage falsch. Ich hatte es auch nicht als Frage ausgedrückt. Ohlendorf wollte dem Parteigenossen zwei Dinge erklären. Die Annahme, dieses Mädchen sei in Lebensgefahr und sie sei Griechin, beides sei nicht erwiesen. Das Letztere sei ein Wunschbild. Vielleicht von nicht langer Dauer und nicht haltbar gegenüber dem Widerstand des Realen, zum Beispiel den Fragen einer Einwohnermeldebehörde, eines Zöllners, eines Kripo-Beamten außerhalb von Ohlendorfs Einfluss. Man solle sich bei jedem Schritt fragen, setze ich dafür mein Leben ein? Will ich, dass sich diese Szene, in deren Mittelpunkt ich handelnd stehe, sich auf ewig wiederholt? Will ich sie auch dann noch? Das sei zu streng formuliert, antwortete der Gelehrte. Er hatte bemerkt, dass Ohlendorf Worte aus den Vorgesprächen, die er Heidegger gesagt hatte, paraphrasierte. Er schloss daraus, dass er über Autorität verfüge. »Ich muss nicht nur fragen«, sagte er scheinbar fügsam, »setze ich mein Leben ein, sondern ich muss auch fragen, was ist, wenn ich für fast nichts, was mich angeht, einstehe? Wenn für keine Fläche der Lebenszeit Risiko mehr bleibt, warum lebt dann einer? Lassen wir die Illusion. Verzeihen Sie, wenn ich nicht in der Sprache Ihrer Wünsche rede. Ich rede aus Erfahrung. Ich gehe davon aus, dass dieses Kind jüdischer Abstammung ist. Sie müssen also, lieber Heidegger, sagen können, auch wenn sie eine Jüdin ist, werde ich mich mit meiner Existenz für sie einsetzen. Das heißt, nicht nur mit meinem Leben, sondern mit meinem Rangkörper. Wollen Sie das sagen? Sie beabsichtigen etwas Privates. Sie folgen einer privaten Empfindung. Und das ist unter den Bedingungen des Ernstfalls etwas Unmögliches. Dann ist der Ernstfall nichts Wirkliches. Zugleich sah Heidegger das Ende seines Einflusses. Das Mädchen hatte er bei dem gefreiten Freitag in Obhut gegeben. Es lungerte im Küchenbereich herum. Es würde, gut versorgt, eine durchgefütterte Frau werden. Offensichtlich hatte das Kind keine slawische Statur, sondern einen schlanken, hochstrebenden Leib. das, was Heidegger als griechisch bezeichnen würde. Das Kind hustet. In Simferopol gibt es keine Hustenmittel. Ich beschaffe Honig, mit heißem Wasser gegeben. Das Kind fiebert. Ein seltsamer Einzeltatbestand der Reichsverteidigung. Verteidigung eines Kindes mit illegalem Status. Ich spreche Kriegsgerichtsrat Dr. Wollzogen an. Hat der Kriegsrichter eine standesamtliche Amtsgewalt? Ist eine Adoption möglich? Dr. Wollzogen, das ist eine etwas ungewöhnliche Frage. Ich? In diesem Krieg ist vieles ungewöhnlich. Dr. Wollzogen, Herr Professor, woher haben Sie denn das Kind? Woher haben Sie denn das Kind? Ich wandere erneut eine bedeutende Strecke ins Gebirge. Entschluss, auf dieser klassischen Insel ein Zentrum des neuen Denkens einzurichten. Dazu muss ich zumindest nochmals in die Heimat die Angelegenheiten zu richten. Die Krim-Akademie des Deutschen Reiches. Ein Garten war diese Insel unter griechischer Herrschaft und sie kann es wieder werden. Durch das Denken angeleitet geht es darum, Musterlandschaften zu entwickeln, lebendige Bezirke. Man muss das im Ural, im eroberten Sibirien wiederholen, um das riesenhafte Siedlungsgelände dieses Ostens anzueignen. Dies wäre das Ziel, das nachträglich die Willenskraft herstellt, die unsere Truppe allerdings bereits jetzt auf Kredit benötigt, um die militärischen Aktionen abzuschließen. Nur die Götter können die Zeitversetzung aufheben, die diese Willenskräfte der Zukunft von unserem Jetzt bislang trennen. Es erweist sich am späten Abend, dass das Kind nicht erkältet ist, sondern an einer besonderen Art der örtlichen Krätze leidet, die auch Oberstaatsarzt Dr. Maius nicht kennt. Der kleine Leib stinkt fürchterlich. Ich gebe dem gefreiten Freitag 5 Mark, dass er das Kind, das ich nach Herkules Tochter Phryge nannte, in einer Schwefellösung badet. Es fiebert, versteht mich nicht. Ich spreche Griechisch, Deutsch in der Sprache meiner Berge, recht gut Lateinisch, jedoch kein Wort Russisch oder was die Sprache des Kindes sein mag. Es spricht kein Jiddisch. Woher die Gewissheit der Exekutionsbehörde, es handle sich um ein jüdisches Kind? Das Kind schläft. Ich habe mich mit einer Kerze und meinen Texten neben das Bett gesetzt und bewache seinen Schlaf. So überflüssig und so innig wie eine wartende Truppe. Eine neue Zeit braucht nicht primär Weinberge, sie braucht Treibhäuser, Sonneneinfang, Küste, Winde, eine Straffung des Heeres, Raumfahrt. Die Aneignung der Erde, der Horizonte, der Meere, des Kosmos durch den Menschen, wodurch dieser sich wandelt zu einem Sachmenschen, das heißt, das, was er besitzt, wandelt ihn und nimmt ihn in Besitz. Der Sachmensch, von seiner Beute erobert, wird den Ausdruck Lebenslauf gründlich verändern. Wohl ist enge begrenzt unsere Lebenszeit, unsere Jahreszahl sehen und zählen wir, doch die Jahre der Völker sah ein sterbliches Auge sie. Erde durchragt die Welt. Zu dieser Zeit umgab den Parteigenossen Ohlendorff nicht die Aura eines Kriegsverbrechers, vielmehr eine Mischung aus soldatischer Ausstrahlung und der eines Akademikers. Ohlendorf, Leiter der Abteilung 2 im Reichssicherheitshauptamt, Herausgeber der geheimen Reichssachen, einer vertraulichen Meinungsforschung im Reich, wird mit dem Befehl über die Einsatzgruppe 1D beauftragt, die der 11. Armee folgt. Ziel der Befehlserteilung war es, dass Ohlendorf sich die Hände blutig machen sollte. Im Einsatzgruppenprozess in Nürnberg gehörte Ohlendorf zu denen, die eine Vertuschung oder Leugnung der Morde, die durch die Einsatzgruppen durchgeführt wurden, ablehnte. Es geht um den letzten Versuch, dass der mitteleuropäische Mensch, der alemannische Kelte, die Macht auf der Erde und dem Kosmos ergreift. Dazu muss er Vernunft, Fesseln, Vergangenheit, Historismus abstreifen. Die Exekutionen hier sind nur Übungsfälle, noch nicht der Ernstfall. Das Eintauchen in ein neues, fremdes Leben. Leben gleich Verantwortung, Sorge haben. Also die Fürsorge für das fremde Lebewesen in meinem Quartier ist ein massereicher, schwieriger Gegenstand. Alles an ihm ist Ballast. Gefreiter Freitag und ich haben das Fieber mit Wadenwickeln senken können. Es ist absurd, dass ich die durch Ausschlag und Eiter schmutzige, stinkige Haut sexuell missbrauchen könnte, mir wie ein Gustav Adolf einen Pagen heranzimmern wolle. Das genau aber ist das Vorbringen des Professor Dr. Hirz, der sich in unserer Delegation als Präses verhält. Er droht mir mit einer Anzeige im Hochschulverband und bei meiner Fakultät in Freiburg. Standesfrage: Man kann hier an der Front nicht einfach Menschen mitnehmen. Man kann hier an der Front nicht einfach Menschen mitnehmen. Der Adjutant des Generalobersten bittet mich zu sich. Er sei von Dr. Hirz angesprochen worden. Der OB habe genügend Sorgen, brauche keine zusätzlichen. Ob ich einen Vorschlag machen könne? Ich lehne die Stellungnahme ab. Nachts blicke ich auf meinen Übungsfall. Das Lebewesen wirft sich in den Laken hin und her. Meine Bindung an den gefreiten Freitag, der mir hilft, das Kind zu baden, den ich gebeten habe, oft und ohne anzuklopfen hereinzukommen, sozusagen als Anstandsmensch, der meine Sachhaftigkeit dem Beutemädchen gegenüber bezeugen kann, ist inniger bei Zuwendung zu dieser Sammlung von Unglück. Es ist Zuneigung zu mir selbst, die mich dazu anhält, das Begonnene durchzuhalten. Das Wetter in dieser Himmelszone ist in den Dezembertagen von einem sibirischen Hoch, das heißt von Osten her, bestimmt. Gegen die Grundströmung drängen Wolken an, die von Süden, das heißt vom Schwarzen Meer, kommen und Schneeschauer bringen. Einen Menschen, der an die stetige Westströmung der Heimat gewöhnt ist, macht diese Schwankung unruhig. Wir können diesen Krieg nur zu Ende führen, wenn wir hier siedeln. Die Brücken abbrechen, die Schiffe des Schicksals verbrennen und hier so weit vordringen, wie wir Land bearbeiten können. Die Klause des Gelehrten. Vier Hindenburglichter bilden ein erleuchtetes Quadrat. Auf einem Holzblock das Fragment in gewaltigem dunklen Klang. Unsterbliche Sterbliche, Sterbliche Unsterbliche. Lebend den Tod der anderen und das Leben der anderen gestorben. Götter und Menschen sind eins. Sie sind verschieden, aber durchdringen einander. Der Abgrund der Gegensätzlichkeit oder das Unmögliche trennt sie, verbindet sie aber auch. Und das Gottmenschliche lebt in den Göttern. Das heißt, der menschliche Tod lebt auch in ihnen. So wie in den Menschen der Götter unzerstörbares Leben stirbt. Sie, die Menschen, sind seit Ankunft des Ernstfalls, das heißt August 1914, weniger geworden. Entgegen allem Anschein etwa von 1928, sie würden jetzt mehr. Es erwüchse ihnen ein neues Zeitalter. Das ist nicht gewachsen. Nichts zu erhoffen. Und sie haben sich in der Fremde verirrt. Das Wort Gegensatz kommt in keinem Text Heraklits vor. Das auf einer Eisenplatte eingeritzte Fragment, ein ziemlich schweres Objekt, ist in Packpapier eingeschlagen und nochmals in einem Lederbehälter verstaut. Den Behälter hat Heidegger selbst auf den Feldflughafen Simferopol transportiert und dort in einem Holzstall abgelegt. So hofft er, das Behältnis in die Heimat zu überführen. Er kehrt zurück ins Quartier. In der Obhut des gefreiten Freitag ist Früge nicht zu finden. Heidegger zieht Erkundigung ein. Schutzengel, Polizeirat Wernicke, haben ihm den Menschengast entführt, den Schützling. Das Kind sei auf Transport gebracht zu einer Kücheneinheit im Norden der Halbinsel, heißt es. Ist das ein sicherer Ort? Auf den Willen des Philosophen scheint niemand zu achten. Könnte der Gelehrte das Unmögliche sichern? Könnte er eingreifen? Hier in Simferopol sind die Nächte in Nachahmung der fernen Heimat mit Lichtern, adventlichem Rüstwerk westeuropäischer Art ausgestattet. Und zu diesem Götterbildnis hier beten sie, wie wenn einer mit Häusern schwatzte, denn er ahnt nicht, was Götter und Heroen sind. Der Philosoph fühlt sich enteignet. Er hat nichts an der Hand als sein Köfferchen, wenn er doch einen Rucksack benutzt hätte. Keine Früge, das Fragment abgelegt in einem Holzstall. Nichts trägt er mit sich als ein Stück Denken, für das es wenig praktische Nachfrage gibt. 1942 beginnt er mit den Heraklit-Vorlesungen. Verwirrung, Wetterumschlag. Der Wind kommt nunmehr von Odessa. An der Ostküste sind sowjetische Truppen gelandet. Die 22. motorisierte Division ist zurückgewichen, Bewegung in den Stäben. Wo ich erscheine, werde ich verscheucht. Die Stabsoffiziere drängen, uns Gelehrte wegzuschaffen. Die Zeit des greifbaren Kriegs, der luxurierenden Auftritte im Feindgebiet sind vorbei. Ein Tag vor Angriffsbeginn wird der Sturm auf die Festung Sewastopol aufgeschoben, Truppen werden zur Ostküste in Marsch gesetzt. Die Freiheit eines Hochgestellten reicht so weit wie seine guten Beziehungen. Jenseits davon beginnt das Unmögliche. Zeitentzug entrealisiert die Umstände. In der Gelehrtengruppe auf der Krim floss das Zeitgefühl wie durch ein Leck bei einem Schiffsuntergang davon. Und durch das adventliche Gefühl hindurch, das auf Heiligabend zutrieb. Alle Ordinarien außer Heidegger, dem Heiden, wollten am 24. Dezember 1941 bis spätestens 18 Uhr bei den Familien sein. In einer anderen Fixierung des Blicks befanden sich die Militärs. Sie orientierten sich an der Tatsache, dass sowjetische Streitkräfte im Osten der Krim gelandet waren. Dies wollten sie mit raschen Gegenbewegungen bekämpfen. Nicht mehr Herren der Zeit agierten die Stäbe, als ob zum Ende des Jahres und zuvor schon durch das Weihnachtsfest die Zeit entschwände. Einsicht reicht nicht, sich diesem Sog zu entziehen. Bis er, gemahnt durch Adjutanten und Kollegen, gewaltsam zum Flughafen getrieben wurde, wollte Heidegger nicht kapitulieren. Die Bullaugen der Junkers 52 sind fast rechteckig. In ihnen bildet sich die tiefgezogene Landzunge der Krim ab. Eine sowjetische Jagdmaschine jagt uns, heißt es. Der Pilot macht Ausweichbewegungen. Wir fliegen zurück über Odessa, Krakau, Berlin. Dort umsteigen über Mannheim nach Freiburg. Aus dem Riesenhaften stürzen wir ins Kleine.